weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute haben wir das große Vergnügen, uns ein Interview anzuhören, das ich mit Maestro Witschek aus Hagen in Deutschland in Sarasota führte. Das ist schon einige Jahre her. Und das Schöne ist, dass diese Oper an der Sarasota Oper, die er dirigiert hat, nämlich der Goldene Hahn von Rimski-Korsakow, wieder im Radio jetzt gebracht wird. Und zwar als letzte der Aufführungen vor der Übernahme des Programms Live from the Met. Das heißt, dann geht es wieder los mit den Opern des Metropolitan Opernhauses in New York City. Aber wie gesagt, vorher hatte auf diesem öffentlich-rechtlichen Kanal, dem Public Radio Kanal, und das ist WSMR.org in Sarasota, Florida, dieser Kanal hat diese Oper gebracht, und zwar sehr, sehr viele Opern aus den vergangenen Saison und angeboten. Und in diesem Falle, wie gesagt, die letzte ist der Goldene Hahn. Und dieses wunderschöne russische Märchen, das in schillernden Farben auf der Bühne des Sarasota Opernhauses ablief, habe ich sehen können, und jetzt erzählt Ihnen Maestro Witschek vieles, was er über diese Oper weiß und was er natürlich auch aus seinem Leben erzählt. Das war jetzt ein sehr guter Grund, sich zu unterhalten, und für Sie selbst vielleicht auch ein Grund, ihn einmal kennenzulernen. Dieser Goldene Hahn wird also im Radio WSMR Samstagnachmittag, den 27. November 2021 gebracht und wiederholt. Diese Aufführung war sicherlich die farbenfrohste Aufführung, die wir je auf der Bühne des Opernhauses in Sarasota gesehen haben. Sie wird auch in Europa aufgeführt. YouTube-Ausschnitte und Bilder sind sicherlich zu sehen und zu hören. Mit dieser Radioübertragung endet die Serie, wie gesagt, der Opernübertragungen aus Sarasota, und werden gefolgt von den Opernübertragungen aus New York City. Das ist natürlich auch fantastisch, dass diese Oper wieder Opern aufführt, und das, wie gesagt, eine ganze Saison lang, wie immer. Und für Sie kann ich nur sagen, hören Sie sich an, was wir damals miteinander redeten, und vor allem, man kann live miteinander kommunizieren, und man kann das auch noch viele Jahre einmal wieder anhören. Und das wünschen wir Ihnen jetzt, dass diese schöne Aufführung Ihnen zu Ohren kommen möchte, egal wo Sie auf der Welt sind. Man kann es sicher auch noch in den Podcasts dieser Sender hören, aber vor allem eben, wie gesagt, auch live an diesem Wochenende. Das Interview mit Maestro Eckhard Witschek aus Hagen, Deutschland, und ich habe dieses Interview weiterhin für Sie im Programm, und Sie können es sich dann anhören. Das Märchen, ein russisches, das ist dem Florida, also nicht dem St. Petersburg, sondern wir haben ja auch sehr viel Russisches in unserer Gegend, sondern in Sarasota auf der Bühne aufgeführt worden in der Saison 14/15, also schon einige Jahre her. Und ich wünschte mir, es käme einmal wieder. Viel Spaß wünschen wir Ihnen bei der heutigen Sendung, und Wir wünschen Ihnen einen sehr, sehr schönen ersten Advent, der ja jetzt schon die Weihnachtszeit einläutet und leuchtet natürlich auch, denn die ganzen Weihnachtslichter, die gehen ja schon nach dem Erntedankfest hier in den USA in den Fenstern der Häuser und um die Häuser herum mit vielen, vielen schönen Dekorationen hoch. Also viel Spaß dabei und in dieser schönen Zeit ein russisches Märchen. Wer hätte das gedacht? Am Mikrofon Susanne Nielsen und im Interview dann Maestro Eckhard Witschig aus Hagen in Deutschland. Und ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen. Liebe Freunde des Kulturspiegels, herzlich willkommen zu dem Hauptteil unserer Sendung. Pünktlich und im Anzug steht er in Floridas noch nicht ganz so warmer Februarsonne vor dem Sarasota Opernhaus. Die schöne helle Fassade am kleinen Park und der Zentralbibliothek um die Ecke viele kleine Restaurants. Jung, sympathisch, Eckhard Witschig, deutscher Maestro. Für die Freizeit hat er ein Fahrrad dabei, aber merkt sehr schnell, dass die Wege weit sind. Zum Dali-Museum, zu St. Petersburg, nach Tampa. Das will er sich unbedingt anschauen. Ich empfehle Ybor City und erzähle ein wenig von der Zigarrenindustrie, die diese Stadt Tampa groß gemacht hat. Witschig lässt sich im Ferienland nicht von seinem Weg abbringen, begegnet jedem freundlich, aber professionell. Dies erinnert mich ein wenig an eine Begegnung mit dem deutschen Künstler und Leiter der Düsseldorfer Kunstakademie, Markus Lüpertz, den ich in Tampa auf einem grünen Universitätscampus als Übersetzerin und anschließend Interviewerin kennengelernt hatte. Auch dieser Meister der visuellen Kunst im gestreiften Anzug mit Weste und mit Besonderheit sogar einem Vatermörder, einem steifen Kragen, den mein Großvater einst getragen hatte, und das im heißesten Sommer. Da kommt die, wie Maestro Witschig sagt, 150-prozentige Art, für die man als Deutscher bekannt ist, zum Ausdruck. Und ein bisschen Starqualität natürlich auch, sage ich. Das Gespräch wird oben in den Räumen der Sarasota Opera, in denen die Mäzene der privat finanzierten Oper ihre Opernpausen unter sich verbringen, stattfinden. Nach Millionenrenovierung gibt es zwar den Kronleuchter nicht mehr, der einst in Gone with the Wind mitspielte. Er sei jetzt in einem Theater in der Gegend untergebracht, aber dieses Haus und auch seine Führung sind trotzdem ein Juwel Sarasotas. Witschig ist beeindruckt und sagt dies immer wieder. Es ist sein Debüt an dieser Oper, in der 2014-15 Saison. Er ist für seine Arbeit in Europa bekannt, seine Frau ist Amerikanerin, Opernsängerin, aber man lebt in Deutschland, in Hagen, Witschigs Heimatstadt in Westfalen. Am Strand sei er noch nicht gewesen, erst komme die Pflicht, die er sehr ernst nimmt. Er ist hier, um die Rimsky-Korsakow Oper The Golden Cockerel, der Goldene Hahn, musikalisch zu leiten. Bei diesem Maestro ist eine große Achtung erkennbar. Er schätzt die Menschen, die ihn geleitet haben, darunter ein Schüler Karajans, damit gehöre er in die zweite Generation der Karajan-Schüler. Er zitiert gerne die Weisheiten aus seiner humanistischen Erziehung. Er ist offen für Begegnungen mit den Menschen, mit denen er arbeitet und auch privat. Es geht ihm um die Begegnung und um den Umgang mit seiner Umgebung und mit der Aufgabe, die er hier übernommen hat, die Ausführung einer weniger bekannten Oper, einer der vier Opern der Sarasota Opernsaison, diese von Rimsky-Korsakow. Ist man doch auf den meisten Bühnen, besonders in Florida, eher Allbekanntes gewohnt, von Tosca, die in Sarasota die Wintersaison eröffnete, bis zu Carmen oder Zauberflöte. Richard Strauss, Monteverdi gar, sind auf diesen Bühnen fast Unbekannte. Und damit kann auch nur eine Oper, die inzwischen als ausgezeichnet bekannt ist, ein solches Wagnis eingehen, nämlich die Sarasota Opera, die gut eingeführt, jetzt viele Jahre existiert. Dabei ist es gar kein Wagnis und Maestro Witschig spricht begeistert vom Golden Cockerel, die Oper, die er bereits aufgeführt habe und die einen russischen Märchentraum mit wunderschönem Bühnenbild und opulentesten Kostümen, den herrlichsten Stoffen, eine der reichsten Inszenierungen darbringt, die er je aufgeführt sah. Russisch ist dieser Traum und mit St. Petersburg ganz in der Nähe und auch einer Anzahl von russischen Einwohnern Westfloridas ist diese Oper ganz speziell. So als seien sämtliche Märchen, Lackkästchen, Vorbild für alles das, was da auf der Bühne steht. Für den Auftritt des schönen Vogels, einer Sopranistin mit glockenheller Stimme, hat man sich ganz im Stile der Zaren etwas ganz Besonderes ausgedacht. Seien Sie einfach dabei und gespannt, wenn sich dieses Märchen auf der Bühne in Sarasota entfaltet. Beginnen wird es am 21. Februar, das ist Premiere, und sie geht bis Mitte März. Und natürlich diese und die drei anderen Opern sind in Sarasota dann zu sehen und zu erleben. Eckhard Witschig, ist das richtig? Maestro Witschig. Und wir sitzen wieder in einem der schönen Räume des Sarasota Opernhauses. Und Sie sagten, Sie gucken immer gerne oben in die Halle hinein. Warum? Ach, das ist so traumhaft schön, wenn man hier in die Eingangshalle kommt, diese Architektur zu sehen. Es hat Weite, es hat Offenheit, die warmen Erdfarben, die, wenn man aus dem kühlen Westfalen kommt, einen natürlich sofort an den Süden erinnern. Ist ein fantastisches Haus hier. Ja, und blauer Himmel draußen, weil wir jetzt am Tage hier sitzen. Und wo in Westfalen sind Sie zu Hause? Sind Sie gebürtig? Gebürtig in Hagen in Westfalen, südlich von Dortmund ungefähr. Ja, Hagen hat einen Zoo. Schön. Hagen hat ein Freilichtmuseum. Oh. Der Zoo ist in Dortmund mit dem großen Florian. Hagen hat als einzige Attraktion ein Freilichtmuseum bäuerlicher Technikdenkmale und hatte eine große Zeit. 5 Jahre lang gab es große Jugendstilkünstler, aber das ist fast das Einzige, was meine Heimatstadt interessant macht. Und dass Ihr Vater ein bisschen weiter östlich angesiedelt war und der Name Witschig auch daher kommt, ist, wo sagten Sie? Mein Vater kommt aus Gleiwitz in Oberschlesien. Schlesien, ne? Und da rührt natürlich der Name. Mhm. Ich bin Deutsch, meine Familie ist Deutsch. Ich bin ja, klar. Dann natürlich im Westen aufgewachsen. Ja, und jetzt ein bisschen über den Ozean auch verheiratet, sodass Sie also auch ein bisschen auf beiden Kontinenten beheimatet sind, zumindest mit der Kultur vertraut. Und dann hat man Sie also mit, also amerikanische Frau ist Sängerin auch, das ist sehr schön. Und aber in Europa haben Sie sich gefunden. Wir haben uns in Europa kennengelernt, eine Weile zurückliegend. Meine Frau kam als Opernsängerin, als Butterfly, da ich war in dem Theater in meinem ersten Engagement und dort haben wir uns kennengelernt. Schön, eine Butterfly, sehr schön. Ja, und jetzt haben Sie sehr, sehr viel in Deutschland gemacht, auch in Österreich. Aber jetzt hier in Sarasota sind Sie auch. Wie empfindet man als deutscher Maestro Oper in Amerika? Es ist natürlich etwas ganz anderes und das hängt einfach mit der unterschiedlichen Zielgruppe zusammen. Ich sage immer, wir dürfen nie vergessen, dass Oper Abendunterhaltung auf höchstem Niveau sein soll. Und in dieser Definition liegt gleich ein Problem, denn jeder definiert die adäquate Unterhaltung immer ein bisschen anders. Und das hat natürlich viel mit der Gesellschaft zu tun. Und die amerikanische Gesellschaft ist anders strukturiert, ist anders aufgebaut als in Deutschland. Und dann ergeben sich natürlich auch Unterschiede in der Programmplanung und auch, wie man die Werke realisiert. Ich halte das für durchaus legitim. Es gibt bei uns ein Sprichwort, das sagt, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht unbedingt dem Angler. Und ich glaube aber, dass die großen Meisterwerke farbig genug sind, dass auch der Angler, also auch wir, um im Bilde zu bleiben als Interpreten, genügend Freude dran haben können, diese Werke unterschiedlich zu realisieren. Und Sie kommen ja nun aus Europa, das heißt, Ihre frühe Erziehung in der Richtung oder auch Ihre eigenen Besuche von Oper, wie haben Sie Oper gefunden? Und wie haben Sie das Dirigieren gefunden? Denn ist Ihre Familie, kommt die aus dem Musikalischen? Also in meiner Familie wurde immer sehr viel musiziert, aber meine Eltern sind überhaupt keine Profimusiker. Das heißt, Musik war einfach Bestandteil des täglichen Lebens, so wie Sport, so wie Essen, so wie Lesen, alle diese Dinge. Ich bin also insofern ein Produkt des klassischen deutschen Bildungsbürgertums, wenn Sie das so möchten. Also hören oder spielen? Sind Sie das Kind ans Klavier gezerrt? Ach, gezerrt gar nicht. Bei uns stand ein Klavier und ich wollte das ausprobieren. Und ich habe mit 5 Jahren meinen ersten Klavierunterricht bekommen, übrigens von einem US-Amerikaner damals, ganz was Besonderes, der war durch ein Fulbright-Stipendium, glaube ich, in meine Heimatstadt gekommen. Er sprach noch kein einziges Wort Deutsch. Ich sprach mit 5 natürlich kein Wort Englisch. Und ich kann Ihnen sagen, es war mit Abstand der beste Unterricht, den ich mein ganzes Leben lang hatte. Ganz einfach, weil ich dort eine hervorstechende Eigenschaft amerikanischer Pädagoge kennengelernt habe und erfahren durfte. Das ist die Motivation. Und diese Motivation hat mich sehr geprägt, glaube ich. Das war ein sehr begeisternder Unterricht, in dem er schon für mich als kleines Kind extra Kompositionen angefertigt hatte. Er war Komponist von Haus aus, hat kleine Kompositionen gemacht, in der ganz spielerisch ich schon an Sachen wie Bitonalität und grafische Notation herangeführt wurde, Improvisation, also sofort der ganze Kosmos, und das hat mich sehr begeistert. Später dann habe ich verschiedene Instrumente gelernt, aber habe nebenbei sehr, sehr viel Sport gemacht. Ich mag das bis heute sehr gerne, bin sportlich sehr aktiv. Aber was mich dann fasziniert hat auf dem Gymnasium, war der Umgang mit Menschen und mit dem, was Menschen ausmacht, mit anderen Kulturen zum Beispiel. Ich habe natürlich auf einem altsprachlichen Gymnasium den ganzen klassischen Kanon durchgemacht mit Latein, Altgriechisch, Philosophie, Geschichte und so weiter. Und das hat mich fasziniert. Die anderen Menschen haben mich fasziniert, und ich glaube, rückblickend, deswegen bin ich Dirigent geworden, weil ich dort mit anderen Menschen etwas für andere Menschen tun kann. War das jetzt spezielle Musik? Haben Sie da auch diese Interaktion erfahren? Oder meinen Sie jetzt einfach, weil so viele multikulturellen Einflüsse auf Sie zukamen? Ich glaube, das hat bei mir eine ganz glückliche Mischung eingegangen von den Einflüssen aus dem Elternhaus, aus der Schule, auch eigenen Neigungen. Und dann war das irgendwann klar, als ich zum ersten Mal mit 16 Jahren einen Dirigenten gesehen habe, wie er damals bei uns in der Musikschule einen Chor vom Klavier aus geleitet hat, dann mit einer Hand Klavier gespielt hat, mit der anderen dirigiert, noch fehlende Stimmen dazu gesungen hat und uns unterbrochen hat und dann richtig zusammengefaltet hat, wenn wir nicht leidenschaftlich genug gesungen haben. Da habe ich gesagt, wow, das möchtest du machen. So möchtest du Musik selber, ja, selber erleben und selber animieren. Und dann habe ich natürlich den großen Leonard Bernstein kennengelernt, nur über Videos und so weiter. Und ein Satz von ihm ist mir unauslöschlich im Gedächtnis geblieben: The main thing a conductor has to do is to animate the orchestra. Und diese Vermischung von Studieren und Lernen, Arbeiten und animieren, inspirieren, transportieren, das hat mich einfach sehr gereizt, und das reizt mich bis heute, das beschäftigt mich, und das ist etwas, was einen hoffentlich das ganze Leben ausfüllen kann. Und auf Ihrer Webseite steht, dass Sie ein sehr animating Conductor sind. Also ich weiß nicht genau, wie es genau stand, aber es hieß, dass Sie also sehr aktiv sind, wahrscheinlich auf der Bühne, so stelle ich mir das vor. Aber wie sehen Sie sich selber? Sie wissen, so etwas schreiben ja immer andere überein, und das sollen auch am besten andere schreiben, denn man selbst nimmt sich ja immer etwas anders wahr, als es von außen geschieht. Aber ich habe das schon verschiedentlich gehört, dass das eine meiner Stärken sein soll. Überzeugen Sie sich selbst davon. Ja, das Endergebnis soll dafür sprechen, und dann bilden Sie sich selbst ein Urteil. Das ist klar. Wie ist das mit der Familie? Wird sie mitgenommen? Bleibt sie vor Ort? Ist Ihre Frau auch noch unterwegs in andere Gebiete? Sind sie mit einer größeren Familie bedacht? Also wenn es geht, oder natürlich. Gehen die Eltern noch mit? Das könnte ja sein, dass sie sind noch recht jung. Da könnten ja auch die Eltern dann im Publikum sein wollen. Also wenn es geht, besucht mich meine Familie natürlich, oder ich nehme sie mit. Hier in Florida ist das ein bisschen weit. Es ist außerdem im Moment Schulzeit. Aber um sie zu beruhigen, ich habe jetzt vor 2 Stunden noch mit meinem Sohn Kontakt gehabt auf WhatsApp. Und er hat mir noch ein paar neue Tricks gezeigt. Tricks zum Dirigieren? Tricks zum WhatsAppen. Die Tricks zum Dirigieren, die hole ich mir von jemand anders. Wie alt ist der Sohn? Unser Sohn ist gerade 14 geworden. Ja, ist ein ganz, ganz toller Kerl. Schon Sendungsbewusstsein, also ein bisschen was auch dem Vater mal verklickern möchte. In puncto elektronische Medien ganz sicher. Ganz sicher. Und da kann man noch viel lernen. Nützt die Elektronik Ihnen auch etwas, wenn Sie jetzt, wie sagten, Bernstein über Video? Wie ist das denn mit anderen Dingen? Tauscht man sich da aus mit anderen, oder nimmt man das auf, was eigentlich so im Internet geboten wird an, sagen wir mal, Beispielen anderer Maestros, oder wie die Musik rezipiert wird, wie sie gesungen wird? Wie bringen Sie das mit in Ihr Leben ein? Weil Elektronik ist, wir haben ja schon gesagt, das Publikum hat es auf jeden Fall dabei. Wir haben in der Schule einen wunderbaren Satz des großen mittelalterlichen Wissenschaftlers und Arztes Paracelsus kennengelernt. Der hat gesagt, allein die Menge macht, dass ein Ding kein Gift ist. Und er hat das natürlich auf die Medizin bezogen. Aber ich finde, das ist eine wunderbare Richtschnur für das alltägliche Leben. Computer sind toll, sofern man sie richtig einzusetzen weiß. Ja. Alles, was zu viel ist, ne quid nimium, sagen die Lateiner, ist eben zu viel. Aber wenn man sie richtig einsetzt, ist das doch ein wunderbares Feld. Wie nutzen Sie dieses wunderbare Feld? Ich komme, wagt man dann nicht zu sagen. Technisch gesehen bin ich unter anderem Enkelschüler von Herbert von Karajan. Mein Dirigierprofessor an der Robert-Schumann-Hochschule war jahrelanger Karajan-Assistent. Dadurch hat mich natürlich das Denken vom Klang her, vom Endprodukt, vom Drama her eine Zeit lang sehr beeinflusst. Und dort ist es dann ja so, dass man ausgebildet wurde, du musst das auswendig können. Du sollst dich, wenn möglich, von wenig anderen Beispielen leiten lassen oder ableiten lassen von deinem Weg, den du studiert hast. Ich kann mich gut daran erinnern, dass mein Dirigierprofessor einmal bei der Bohème, als er meine Partitur gesehen hat, wo ich mir eine Einzeichnung gemacht hatte, hat er da mit dem Finger drauf getupft und gesagt, das mag ich eigentlich gar nicht. Wissen Sie, bei Karajan, wenn Sie da in die Partituren geguckt haben, da hat nichts drin gestanden. Sitzt man natürlich dann als junger Student da und sagt, wow. Heute sehe ich das ein bisschen entspannter und muss sagen, das, was hilft, das hilft. Jeder muss so ein bisschen seinen eigenen Stiefel finden damit. Und natürlich hört man heute Aufnahmen. Man wäre doch blöd, wenn man das nicht täte. Ja. Es ist doch auch sehr erfrischend zu sehen, was der Kollege XY dort macht. Das heißt ja nun nicht, dass ich das nachmache, aber man lässt sich inspirieren, man tauscht sich aus und dazu ist das Internet ja ein wunderbares Medium. Einer meiner Studenten, ich habe seit mehreren Jahren zwei Lehraufträge an zwei Musikhochschulen, hat mich einmal nach einem unbekannten Werk gefragt von Xenakis, was ich ehrlich gesagt nicht kannte. Und dann habe ich mich geärgert, habe gedacht, Mensch, sollst du jetzt bloß, um die Frage zu beantworten, dir die teure CD kaufen? Und bin einfach drauf gekommen, das auf YouTube einzugeben. Und siehe da, es gibt nicht nur dieses Werk von Xenakis, sondern alles Mögliche und Unmögliche, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Will sagen, allein die Menge macht, dass ein Ding kein Gift ist, nutze die elektronischen Medien weise und dann können sie eine Bereicherung sein, auch für uns Klassik-Fuzzis, sage ich mal so. Allerdings, es ist natürlich dann andersherum so, wenn man sich den Medien ausliefert, wenn man abhängig davon wird, wenn man keine 2 Minuten mehr verbringen kann, ohne abgelenkt zu werden, ohne eine neue Reizüberflutung sich auszusetzen, das ist natürlich sehr schade. Immanuel Kant sagt, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und das ist ein Satz, den wir heute uns mehrfach auf der Zunge zergehen lassen sollten. Die selbstverschuldete Unmündigkeit gegenüber den elektronischen Medien ist dann nun wieder etwas, wo sich manche Menschen selber entwerten. Und das ist schade. Man muss es aber erkennen. Das, was Sie alles sagen, ist eine schon erlebte, schon erfahrene Erkenntnis. Und wenn Sie da noch nicht so weit sind, dann sind Sie noch der unschuldige Mensch, der sich von schönen bunten Bonbons wie auch das iPad verleiten lassen können. Es ist so leicht und es ist so sofort in der Hand und im Gesicht, also und auch im Kopf dann. Und ich weiß, dass also man kleinen Kindern oder Jugendlichen mal die Handys weggenommen hat für eine Woche und schon dann, sagen die Wissenschaftler, verändert sich das Gehirn. Das heißt, also wir sind wirklich sehr auf eine Sache geeicht und es ist wunderbar, wenn das Dopamin ausgeschüttet wird und wir sind alle glücklich, aber bis zum nächsten Mal, denn wenn ich sage, dass jemand da sitzt und wartet, bis die Ouvertüre vorbei ist, bevor er sein Handy ausschaltet, dann ist die Frage, brauche ich wirklich visuelle und Audio-Stimuli, also ein Stimulus, um überhaupt glücklich zu sein. Ja? Und das ist also es wird natürlich Einhalt geboten, dass man die Dinge nicht so viel verwendet, aber ich glaube, sie haben eben auch diese weltverbindende positive Wirkung. Und das ist etwas, was man da nutzen kann. Aber ich denke, wenn Sie mit Orchester arbeiten, dass Sie dann, kommen Sie dann, mit welchen Dingen kommunizieren Sie? Das heißt, sagen Sie, ach, Kant hat einmal gesagt, wie wird mit dem Orchester gearbeitet? Das geht natürlich. Das ist ja ein schönes Gespräch, aber wie animieren Sie, wie verleiten Sie das Orchester dazu, Ihnen zu folgen, außer dass Sie dynamisch dirigieren? Das weiß ich ja schon. Oder das hat man schon gesagt. Nein, mit solchen etwas weiter wegliegenden Vergleichen, da locken Sie natürlich keinen Hund hinter dem Ofen hervor. Geben Sie mal ein Beispiel für etwas, was Sie sagen. Naja, Sie müssen in erster Linie, noch bevor Sie etwas sagen, müssen Sie sehr schnell erspüren, wie das Ensemble, was Ihnen anvertraut ist, wie das tickt, klar, wie das reagiert. Und da gibt es ganz unterschiedliche Teams, für die Sie wiederum unterschiedliche Werkzeuge brauchen. Mhm. Und genauso wenig, wie Sie mit einem Porsche zum Brötchen holen fahren, oder Sie können natürlich mit einem Porsche zum Brötchen holen fahren, aber mehr Spaß macht der Porsche, wenn Sie ihn richtig ausfahren können. Das heißt, Sie verschenken etwas. Genauso gibt es bei unterschiedlichen Teams unterschiedliche Herangehensweisen. Erstmal muss die Handwerkstechnik des Dirigenten stimmen, das heißt, die Schlagtechnik muss einfach sattelfest sein. Das merkt ein Orchester sehr, sehr schnell. Und wenn das der Fall ist, dann kann man, wenn man, dann kommt der zweite Schritt, man nimmt auf, was das Ensemble einem anbietet. Und da gibt es bereits im ersten Schritt ganz überraschende Sachen, wo vielleicht Lösungen kommen, mit denen man nicht gerechnet hätte als Dirigent, die man auch in sich anders vorbereitet hätte, aber die auch absolut stimmig sind. Insofern merke ich in meiner täglichen Arbeit sehr oft, dass nicht nur ein Weg nach Rom führt und dass manchmal ein Ensemble eine Lösung anbietet, die ich dann gerne aufnehme. Das nächste ist dann die verbale Korrektur. Und das kann zum Beispiel sein, ich habe hier den ersten Geigensatz, spielen Sie diese Figur ein bisschen mehr wie Wasser, was eine Regenrinne herunterrinnt. Aha, das ist eine gute Lösung. Und wenn das Publikum, und wenn der im Orchester das nicht spürt, dann müssen Sie noch ein anderes Bild bringen, ja? Dann muss man so lange daran arbeiten, bis man eben den Zugang zu dem Kollegen, der Kollegin oder vielleicht auch der Gruppe gefunden hat. Das ist manchmal nicht im ersten Anlauf so und braucht viel Improvisationstalent, was in Sekundenbruchteilen passieren muss. Man muss verschiedene Werkzeuge parat haben. Manche Gruppen reagieren ganz unterschiedlich. Die wollen lieber technische Anweisungen haben und die musikalische Sache selber improvisieren. Andere sind sehr empfänglich für Bilder zum Beispiel. Und hier habe ich in Sarasota mit dem wirklich ausgezeichneten Orchester, habe ich sehr gute Erfahrungen mit Bildern gemacht. Und jetzt möchte ich zu dem Bühnenbild kommen, weil wir uns schon darüber sehr unterhalten gerne haben. Ich meine, auch da habe ich mein YouTube hervorgeholt und habe gesagt, ach, da gibt es jetzt hier, das war eine Pariser Aufführung, soweit ich das gesehen habe. Jedenfalls war es sehr bunt und sehr russisch. Und Rimsky-Korsakow ist Russe. Aber The Golden Cockerel, den Sie hier in Sarasota 2015 dirigieren, ist ja eigentlich in einem unbekannten Land. Also es ist wirklich nicht, es ist schon basierend auf der eigenen Geschichte, aber es hätte auch ganz woanders sein können. Man hätte das auch auf eine Insel in Florida versetzen können mit Piraten, das haben wir auch schon mal hier gehabt, aber nicht in Sarasota, muss ich dazu sagen. Und auch nicht Rimsky-Korsakow. Aber es ist interessant, weil eben das sie auch sehr, wie soll ich sagen, inspiriert hat, oder? Diese fantastische Aufmachung dieser Inszenierung. Sagen Sie mir mal dazu zu etwas. Das ist ja, Sie freuen sich schon so. Also wenn mich die Optik nicht auch selber inspirieren würde, dann dürfte ich eigentlich gar keine Oper dirigieren. Die Optik ist ja etwas ganz Wichtiges. Sie dürfen nie vergessen, dass wir als Dirigenten die Optik, also das, was man als Ausstattung bezeichnet, Bühnenbild, Kostüme, Beleuchtung, alles das, wir müssen uns das ja 6, 7, manchmal 10 Mal hintereinander anschauen. Wenn Ihnen als Publikum etwas gefällt, dann kommen Sie einfach nicht wieder. Aber wir sind ja so, dass wir als Profis das ausführen müssen. Und da erleben Sie manchmal auch ganz unangenehme Überraschungen. Ich kann Ihnen sagen, hier in Sarasota ist die komplette Ausstattung des Goldenen Hahns, des Golden Cockerel, wahrscheinlich eine der schönsten meiner bisherigen Laufbahn, das kann ich aus vollem Herzen sagen. Es ist eine derartige Liebe zum Detail, eine überschwängliche, überbordende Fantasie, eine Farbenpracht, eine Materialverliebtheit in den Kostümen, die mir jedes Mal das Herz aufgehen lässt. Ich habe ehrlich gesagt vor ein paar Tagen eine halbe Stunde im Zuschauerraum gesessen und mir einfach dieses Bühnenbild angeguckt. Das ist einfach wunderschön. Jetzt muss man aber auch sagen, dass die Oper eine hervorragende Vorlage dazu liefert. Wenn Sie kochen, dann haben Sie manchmal ein Kochrezept, was Sie im Internet lesen oder im Kochbuch, was Sie sofort anspricht, weil Sie sehen sofort, dass die Ingredienzien einfach toll sind. Das muss schmecken, wenn da das und das und das drin ist. Und genauso ist das mit Kunstwerken. Und in dieser Oper von Rimsky-Korsakow finden Sie drei ganz wichtige Zutaten, die eigentlich nach Erfolg schmecken. Und das ist einmal das Märchen, das ist die Exotik und das ist die Fantasie. Und diese drei Dinge gehören vielleicht zum Wunderbarsten, was den menschlichen Geist anregen kann, Dinge zu schaffen und dann auch uns einen Genuss verschaffen kann, wenn wir das hören und sehen. Und hier ist mit der ausgezeichneten Ausstattung, mit dem Bühnenbild und mit den Kostümen von Zvi Kaplan und der Ausstattung von David Gordon ein wirkliches Meisterwerk gelungen, was Musik und die Optik zu einer Einheit verschmilzt, wie ich sie selten gesehen habe. Das liegt auch an der hervorragenden Zusammenarbeit mit dem Regisseur Tom Diamond. Wir haben uns hier erst kennengelernt, aber ich kann jetzt schon sagen, dass es eine sehr intensive und fruchtbare Zusammenarbeit auch zwischen Regisseur und Dirigent war. Denn Tom ist sehr musikalisch und das ist eine wirkliche Freude, einen musikalischen Regisseur mit Fantasie und mit einer geradezu kindlichen Lust am Spielerischen zu erleben. Und ich müsste mich sehr täuschen, wenn Sie nicht mindestens zweimal am Abend aus vollem Herzen lachen. Tun Sie das ruhig und lassen Sie Ihren Emotionen freien Lauf. Es ist ein emotionales Stück und ich kann Ihnen garantieren, die Optik steht hinter der Akustik nicht zurück. Über die Akustik haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Nein, haben wir nicht. Und ich habe ja gesagt, es sind fantastische Stimmen, haben Sie schon gesagt. Aber es sind auch ganz ungewöhnliche Dinge, die hier verlangt werden. Und dazu sollten Sie auch einiges sagen. Denn ich habe mich natürlich gefragt, besonders beim Zauberer, wer stellt den dar und wie gut muss man das hinbiegen können? Denn zu der Zeit, zu der Rimsky-Korsakow das geschrieben hat, war meines Erachtens noch das Fach der hohen Stimme, der hohen männlichen Stimme noch unterwegs. Vielleicht nicht mehr so ganz, aber... Das Fach hat mit Sicherheit gearbeitet und wir sprechen von der Situation um 1905. Mhm. Da waren die Stimmfächer noch nicht so fest ausgeprägt, wie wir das heute kennen. Und Rimsky-Korsakow, da haben Sie vollkommen recht, schreibt in seiner Partitur ein Unikum vor, nämlich einen Tenore Altino, wie er das nennt, also eine extrem hochliegende Tenorpartie, die aber anders als im Vergleich zu ähnlichen Partien, sagen wir in Wilhelm Tell oder in Regimentstochter, die auch sehr hoch liegen, die eigentlich einen sehr metallischen Charakter haben soll. Das heißt, technisch, praktisch mit voller Stimme gesungen werden soll. Also nicht in dieser Voix Mixte, die zum Beispiel auch der Faust von Gounod verlangt, wo das dann oben etwas abgemildert, abschattiert wird. Und wir sind in der hervorragenden Lage, dass wir einen ausgezeichneten Sänger dafür gefunden haben. Timur Bekbosunov ist ein Sänger, der diese extreme Höhe hervorragend und sehr zuverlässig meistert. Er muss an einer Stelle bis zum ganz hohen E singen. Für die Opernliebhaber, das ist noch eine Terz über dem hohen C von Manrico. Und das ist schon eine ganz ausgezeichnete Leistung. Aber auch die anderen Sänger, allen voran der Zar Dodon, ein richtiger russischer Bass, und die Königin von Schemacha, die Zaritza, sein Biederpart, eine dramatische Koloratursopranistin, sind mit zwei hervorragenden Sängern besetzt. Grigori Solovyov ist selber Russe, kennt also den Stoff und auch diese Partie seit seiner Kindheit. Und die hervorragende Kollegin Alexandra Batsios, griechisch-amerikanischstämmige, ist eine Sängerin, die Sie wirklich weiter beobachten sollten, denn sie hat in der letzten Zeit eine erstaunliche Karriere hingelegt. Sie wurde ja schon eine Zeit lang hier durch die Sarasota Opera gefördert, kommt jetzt zurück, wirklich mit einer großen Partie, und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, das wird ein Stimmfest in jeder Hinsicht, nicht nur von der vokalen Power, die diese Frau hat, sondern auch von der darstellerischen Expressivität. Und auch in anderen Partien sind wir wirklich luxuriös besetzt. Der Namensgeber des Stückes, der Goldene Hahn, selber singt ja. Und Rimsky-Korsakow selber beschreibt in seinem russischen Vorwort diese Partie als etwas klein und eintönig. Aber die metallische, klare Stimme, die er dafür vorschreibt, haben wir ausgezeichnet gefunden. Hier haben wir Riley Swatters, die auch aus dem Förderprogramm der Sarasota Opera hervorgegangen ist. Und wenn Sie unsere entzückende Daryl Friedman als Housekeeperin Amelfa hören, da geht einem das Herz auf. Ich habe aufgrund der hervorragenden Qualität der Sänger an vielen Punkten meine musikalische Interpretation den Sängern hier sofort angepasst, weil die so hochklassig sind, dass sie das verdienen. Und ich denke, dass dieser Funke dürfte überspringen. Das ist wunderbar. Und vor allem mit so vielen Menschen, wie lange arbeiten Sie zusammen bereits? Und es wird ja jetzt, also wir sind ein bisschen vor der Premiere jetzt, wo wir hier sitzen. Wie lange ist diese Zusammenarbeit möglich? Denn es ist ja auch, Sie kommen ja von aller Herren Länder und vielleicht auch selber sind Sie noch nicht lange hier. Wie lange machen Sie das jetzt? Das erfordert ein hohes Maß an Professionalität. Es erfordert von jedem höchste Konzentration und auch die Bereitschaft, spielerisch auf den anderen einzugehen. Hohe Teamfähigkeit, das sind also die Soft Skills, die in Managerseminaren mühselig gelehrt werden müssen. Das ist für uns Conditio sine qua non. Grundvoraussetzung ist, dass wir schnell uns aufeinander einstellen. Ich selbst bin am 20. Januar hier herübergeflogen, hatte am nächsten Tag bereits die erste musikalische Probe mit den Sängern und am übernächsten Tag bereits die erste Orchesterprobe, sodass sie ganz schnell selber Standards setzen müssen. Wir arbeiten jetzt insgesamt 3 Wochen zusammen. Das ist eine sehr starke und intensive Arbeit gewesen. Ist natürlich sowohl physisch als auch psychisch eine schon eine gewisse Anstrengung. Man merkt das am Abend, wenn man nach Hause kommt. Man ist also nach den 10 Stunden Probe, die wir hier pro Tag verbringen, richtig, richtig alle. Also meine Freunde fragen, und wie war es am Beach? Sag ich, du, am Strand war ehrlich gesagt noch nicht viel Zeit dafür. Ja, war auch ein bisschen kühler. Also es ist immer so diese Winterzeit. Ach ja, für Sie als für Westfalen ist das schon ungefähr Sommer hier. Aber wie ist das mit dem Bühnenbild? Ist das dann schon da? Haben Sie das bereits zum Anfang der Proben schon gesehen oder mussten Sie erst einmal sich auf Musik und Menschen einstellen, bevor Sie... Wir wollen nichts sagen über das schöne Bild, aber das sind natürlich auch einige Dinge, die ja nicht unbedingt auf der Bühne waren, weil jetzt die Premieren von den anderen Opern sind, nicht? Oper ist ein Gesamtkunstwerk und Sie können sich diesem Riesenkomplex auch als Profi nur scheibchenweise nähern. Ja. Sie wissen, jede große Aufgabe wird lösbar, wenn man sie in kleine Teilaufgaben zerlegt, und so ist das in der Oper auch. Wir haben natürlich erstmal mit der Musik angefangen, erstmal mit Klavierproben mit den Sängern. Dann zeitweise verschachtelt die Orchesterproben, in denen mein dann eingewiesener Assistent, der schnell meine Version übernehmen musste, dann die Klavierproben in meiner Abwesenheit dann weitergeführt hat, so lange, bis ich wieder von der Orchesterprobe zurückkomme. Dann kommen sukzessive die Kostüme dazu und seit letzter Woche arbeiten wir im Originalbühnenbild. Und wann haben Sie das Bühnenbild physisch zum ersten Mal gesehen? Viel früher als in Deutschland, muss ich sagen, ja. Weil in Deutschland sehen wir das Bühnenbild erst ungefähr 4 bis 5 Tage vor der Premiere auf der sogenannten Klavierhauptprobe. Da muss man sich dann sehr, sehr schnell umstellen. Hier, dafür gibt es dann mehr Wiederholungen, also mehr Endproben in diesem originalen Bühnenbild. Hier wird praktisch sofort, wenn Sie auf die Bühne gehen, mit Klavier noch probiert. Und da haben Sie dann sofort das originale Bühnenbild. Es gibt aber weniger Endproben dafür, sodass das also sich praktisch wieder ausgleicht. Ein Wort noch zu diesem gesamten Komplex. Es ist eine große Freude, hier an der Sarasota Opera ein hervorragend geführtes Haus kennenlernen zu dürfen. Es ist das erste Mal, dass ich in Florida bin und mein Debüt hier an der Sarasota Opera. Ich kann Ihnen sagen, dass ich Maestro De Renzi und seinem Team außerordentlich dankbar bin für die gute Führung, die Sie diesem Haus angedeihen lassen, das ist etwas sehr, sehr Kostbares, was man gar nicht so häufig findet. Hier erlebt man von der Auswahl der Sänger, von der Qualität des ausgezeichneten Orchesters bis hin in die Logistik. Das ist eine unglaubliche Meisterleistung, 4 Opern gleichzeitig und parallel zu probieren. Allein die Leute auf dem Schachbrett herumzuschieben, dass es effizient gearbeitet wird und dass die Leute dabei nicht kaputt gehen, ist eine große Meisterleistung von dem ganzen Team hier. Es ist eine große Freude, an diesem Haus zu arbeiten, denn ich kann Ihnen wirklich versichern, hier ist jeder Cent, der hineingesteckt wird, wirklich gut angelegt, sehr gut. Es wird sehr effizient gearbeitet und mit einer auf einem sehr hohen Qualitätsniveau. Es ist eine Freude, hier zu arbeiten und seinen Teil vielleicht dazu beitragen zu dürfen. Und kommen Sie mit den Sponsoren dann auch zusammen? Ist das eine interessante Begegnung auch, wenn man in Europa ist, das Geld eigentlich so ein bisschen abstrakt, wenn es kommt, weil es ja nicht von einem bestimmten Menschen kommt, es kommt aus anderen Quellen, ja, also staatlichen Quellen zum großen Teil in Europa. Wie ist es denn hier? Hier ist ja das Geld wirklich von Privatpersonen im Programm auch dargestellt, Sponsor, Co-Producer, Producer. Und wie ist diese Begegnung für Sie mit den Menschen, die jetzt wirklich das Sagen haben? Ich finde das nicht nur interessant, sondern absolut notwendig. Schauen Sie, es ist so, dass sich die Kontakte mit den Sponsoren hier noch nicht so direkt ergeben haben. Aber das wird bestimmt kommen, denn ich bin dafür sehr offen. Und ich möchte an dieser Stelle auch den Sponsoren sagen, Dankeschön für Ihre Unterstützung. Hier in den Vereinigten Staaten ist die kulturelle Infrastruktur eine ganz andere als in Europa. Ihr Engagement ist unglaublich wichtig, dass es so etwas gibt. Sonst gäbe es das nicht und die Welt, und ich sage mal ein bisschen pathetisch, Florida wäre ein Stückchen ärmer. Es ist eine große Freude für mich, hier auch etwas dazu beizutragen. Auf der einen Seite vielleicht die musikalische Arbeit, aber ohne dass das Ganze finanziert wird, läuft das Ganze nicht. Und das ist absolut legitim. Ich würde mir umgekehrt in Deutschland manchmal eine etwas größere Wertschätzung bei uns des Sponsorentums wünschen. Denn das ist eine sehr noble und sehr würdige Sache mit großer Tradition. Es gab sehr viele Mäzene in Europa, die durch ihr Wirken Kultur zu anderen Zeiten erst möglich gemacht haben. Auf dieses System treffe ich hier und das ist sehr wichtig und ist eine ausgezeichnete Sache. Herzlichen Dank dafür. Ja. Und ich meine, dieses etwas Verpönte, dass man sagt, hier hat jetzt ein spezieller Mensch Einfluss genommen, ist ja nicht unbedingt der Fall. Das heißt, diese Menschen, die diese Oper unterstützen, verlassen sich auf die gute Führung des Hauses und haben sie auch gefunden in Darensee unter anderem. Und das ist ein bisschen anders, glaube ich, wie man sich das so von Europa aus kommend vorstellt. Ja? Also ich glaube, dieses Verständnis für diese Nicht-Einmischung derjenigen, die sagen, ich möchte gerne Oper hier haben, aber ich möchte sie gerne gut geführt wissen und sich dann doch, wie soll ich sagen, den Menschen wählen, der es für sie tut. Es ist nicht so, dass der sagt, so, ich möchte jetzt, dass der auf der Bühne jetzt gelbe Strümpfe trägt und nicht grüne. Ja? Also solche Einmischung passiert nicht. Ich denke schon, dass hier das Sponsoring in einer sehr glücklichen Art und Weise funktioniert, zumindest soweit ich das von meiner Warte als Gast in wenigen Wochen feststellen kann. Denn es ist in der Tat so, dass mit Maestro Terenzi hier ein ausgezeichneter Impresario gefunden ist, der wirklich sich auch um alles kümmert. Wissen Sie, wenn ich abends noch studiere und auf einmal klopft es, die Tür geht auf und wer steht da? Maestro Terenzi wollte das Licht ausmachen. Und sagt dann natürlich, wenn Sie studieren, ist das in Ordnung. Aber wenn jetzt niemand gewesen wäre, hätte er das Licht ausgemacht. Sage ich, wunderbar, genauso mache ich das bei mir zu Hause. Und Sie können sich doch gar nichts Schöneres wünschen, als wenn jemand so sorgsam mit Ihrem Geld umgeht und so effizient. Denn der steckt das Geld lieber in Sachwerte, als dass es irgendwo im Schornstein verraucht. Ja, und so etwas wünscht man sich doch. So sollte das sein. So sollte es in der der Familie sein. Und ich habe hier an der Sarasota Oper praktisch eine Opernfamilie gefunden, ja, um in dem Bilde zu bleiben, wo ein Pater Familie da ist, der sich wirklich um die Sachen kümmert. Und das ist doch etwas Positives, da muss man überhaupt gar nicht groß drüber diskutieren. Das ist im Übrigen, glaube ich, auch in Deutschland nicht mehr so der Gegensatz, als der manchmal hingestellt wird. Das ist eine Sache der Vergangenheit. Seit der Wiedervereinigung hat sich in Deutschland eine Menge getan, nicht nur gesellschaftlich, sondern auch mit den Finanzierungen. Und es ist immer noch unterschiedlich von den Vereinigten Staaten, aber auch da beginnt das Bewusstsein immer breiter zu werden, dass ohne das bürgerschaftliche Engagement vieles einfach nicht geht. Und das ist ja auch ganz, ganz korrekt so. Ich möchte unser Gespräch noch beenden mit einem kleinen Blick rüber nach Deutschland. Denn da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Sie haben das Wort Eurotrash rausgebracht, das also mir eigentlich nicht so bekannt ist, aber anscheinend ist es im Gespräch. Sagen Sie mal ein bisschen etwas zu dem Gegensatz zu dem, was in Sarasota, das Sie jetzt kennenlernen, sehr traditionell auf die Bühne gebracht wird. Meinen Sie, dass das in Deutschland, erstens ist es überhaupt noch möglich, in Deutschland eine traditionelle Oper aufzuführen? Und zweitens, ist es besser? Oder warum ist es anders? Warum kann man nicht Oper so belassen, wie sie war? Muss ich das Publikum schockieren bis zum geht nicht mehr, um ihm noch etwas zu bieten? Ist das der Grund für viele moderne Inszenierungen? Ich glaube, die Frage darauf muss etwas umfangreicher, die Antwort auf Ihre Frage muss etwas umfangreicher ausfallen. Auf komplexe Fragen gibt es einfache, aber falsche Antworten, hat mal ein großer Ökonom gesagt. Das ist eine sehr komplexe Frage, weil sie tief in die Gesellschaft eindringt, in die jeweiligen Gesellschaften. Und wir wollen auch nur Ihre Meinung. Wir wollen nicht, dass Sie das Thema jetzt für alle beantworten. Das kann man ja gar nicht. Nein, das wird eine sehr subjektive Antwort werden. Die aber wiederum eigentlich ganz einfach ist. Schauen Sie, wenn ich in Amerika arbeite, dann muss ich Oper für ein amerikanisches Publikum machen. Sonst darf ich das nicht machen, ganz ehrlich gesagt. Sonst ist das nicht integer. Aber damit haben Sie ja schon gesagt, dass es ein anderes ist als in Europa. Es ist ein anderes Publikum als in Europa. Und ich habe das Stichwort Eurotrash deswegen genannt. Ich kannte das auch nicht, aber es ist in den Wochen, in denen ich hier bin, ist es mir bestimmt 4 oder 5 Mal schon von Publikumsseite angetragen worden und gefragt worden, wie stehen Sie denn dazu? Wie halten Sie das mit modernen Inszenierungen? Und dann habe ich gesagt, 2, 3 Sachen. Das mit den modernen Inszenierungen ist ja so eine Sache. Was oft bei, in Anführungszeichen, modernen Inszenierungen stört, ist gar nicht so sehr, zumindest in Europa, für uns Deutsche, dass es modern wäre, sondern ist, dass es sinnentstellend ist. Wenn ich eine Karte für Figaros Hochzeit kaufe, dann möchte ich auch Figaros Hochzeit sehen. Wenn ich aber jetzt eine Karte für Figaros Hochzeit kaufe und der Regisseur zeigt mir auf der Bühne 3-Groschen-Oper, dann bin ich enttäuscht und dann bin ich sauer. Und zu Recht bin ich dann enttäuscht und ärgerlich, denn ich bekomme nicht etwas für das Geld, was ich bezahlt habe. Also es ist eine enttäuschte Erwartungshaltung. So. Das heißt, wenn Sie ein Stück wirklich erzählen und so, dass das Stück erzählt wird, gibt es merkwürdigerweise in Deutschland relativ wenig Diskussion darüber, dass es eine Mutter, dann fällt es niemandem auf, weil das Stück transportiert wird. Eine zweite Sache dazu, man darf nicht vergessen, wenn man hier in Amerika auf deutsche Inszenierungen guckt, dass die Dichte an Opernhäusern in Deutschland unglaublich viel höher ist als irgendwo anders auf der Welt. Und ich wusste das selber nicht, ehe ich international dirigiert habe. Das begreift man in Deutschland gar nicht. Schauen Sie, in meiner Heimatstadt, in der ich jetzt wieder wohne, Hagen in Westfalen, eine Stadt von 200.000 Einwohnern, das ist im amerikanischen Kontext ist das nichts. Wenn ich mich ins Auto setze, von Hagen aus, und fahre eine Autostunde, dann kann ich 12 bis 15 Opernhäuser besuchen, die alle das ganze Jahr durchspielen, bis auf die 6 Wochen Sommerferien, und jedes Jahr ungefähr 7 eigene Premieren herausbringen. Das ist eine derartige Dichte von Kultur, die auch noch existiert nach dem radikalen Einschnitt der Wiedervereinigung. Ein Drittel der Opernhäuser hat sterben lassen. Aber es gibt in Deutschland immer noch über 100 unabhängige Opernhäuser, die alle spielen. Und das Geld dazu haben, das muss man dazu sagen. Ja. Denn ein Großteil dessen ist ja ein Publikum erst einmal heranzuführen an Oper, ja, und dann zu Mäzenen zu machen. Ja. Denn jeder, der hier in die Oper geht, ist ja in irgendeiner Weise investiert. Ja. In Deutschland weiß ich nicht, ob der Einzelne, der nie in die Oper geht, dann doch mit seinen Steuergeldern nicht auch dazu beiträgt. Und das ist eben in Amerika nicht der Fall. Das ist eben ein ganz anderes System. Und jeder in Deutschland trägt ja allerdings nicht nur zu den Opernhäusern bei, sondern auch zu den Fußballstadien, sage ich mal so. Das ist also überall ein ganz anderes System. Und jetzt komme ich aber wieder auf die Frage hin, muss das so sein? Mhm. Wenn Sie also Figaros Hochzeit sehen, können Sie davon ausgehen, dass Sie im Umkreis von einer Autostunde das zwei- oder sogar dreimal sehen. Ja. Es liegt auf der Hand, dass es eine, ich möchte mal sagen, ziemliche geistige Verarmung wäre, wenn man es immer wieder auf die gleiche Art und Weise sehen würde. Und das impliziert naturgemäß, dass man den Dingen etwas anders auf den Grund geht und wieder das im Stück immanente Drama immer ein bisschen anders beleuchtet. Soweit die Theorie. Und die Theorie ist erstens gut, aber zweitens, wie wir schon seit Johann Wolfgang von Goethe wissen, grau. Und das Problem kommt mit der Umsetzung. Wie setzen Sie diese Theorie um? Und da wird in vielerlei Hinsicht dann auch übers Ziel hinausgeschossen oder besser gesagt unterm Ziel geblieben. Insofern, als viele Leute da etwas versuchen, in das Stück hineinzulesen und darauf zu fropfen und nochmal dreimal umzudrehen, was dann vielleicht nicht mehr da ist. Und da ist mit Sicherheit in der Nachkriegszeit in Deutschland auch das Pendel sehr stark in eine Richtung geschlagen, in diesem Stichwort Regietheater, wo die Regie dann das Ganze dominiert hat, an sich ja nichts Schlechtes, insofern als man das Werk noch tiefer ausloten, noch tiefer ausdeuten möchte. Wahrscheinlich wieder eine sehr deutsche Geschichte. Alles, was wir Deutschen machen, machen wir 110%ig im Guten wie im Schlechten. So ein bisschen Klischee ist dabei, aber irgendwo ist ja doch ein Körnchen Wahrheit drin. Aber ich kann Ihnen versichern, dass hier auch mit den schlimmsten Auswüchsen im Regietheater, die es mit Sicherheit gegeben hat, das Pendel in den letzten 5, 6, 7 Jahren doch deutlich wieder zurückschlägt. Denn man hat ja vergessen, dass die Oper, ich habe das vorher schon mal gesagt, in erster Linie eine höchst qualifizierte Form der Unterhaltung ist und das auch bleiben muss. Und ganz ehrlich gesagt habe ich einem Regisseur schon mal vorgehalten, weißt du, wenn ich die Realität sehen will, dann muss ich doch nicht eine Karte kaufen und mich dafür in die Oper setzen. Wenn ich die Realität sehen will, dann gehe ich zum Bahnhof oder schalte NTV ein oder CNN, da sehe ich die Realität. Das brauche ich nicht, dafür brauche ich nicht Geld zu bezahlen. Ich möchte mich im Theater, in der Oper entführen lassen aus dem Alltag. Ich möchte mich auch aufrütteln lassen. Aber letzten Endes möchte ich bereichert aus dem Haus rausgehen, indem ich vielleicht nach langer Zeit wieder mal gelacht habe oder indem ich vielleicht mal nach langer Zeit wieder ehrliche Tränen vergossen habe. Das kann beides sein, aber das darf ich nie vergessen. Und das soll das Ziel sein. Das wird in Deutschland etwas anders versucht, als es in Amerika versucht wird. Aber das muss unser gemeinsames Ziel als Ausführender bleiben. Dann wollen wir hoffen, dass wir das alles erleben. Und auch noch in so einer schönen Oper. Und dass Sie viele Premieren von vielen interessanten Opern in Ihrem Leben noch dirigieren werden, denn es sind ja noch eine ganze Reihe von Opern, die ganz selten aufgeführt werden. Und ich glaube, der Cockerel wird nicht so oft aufgeführt. Zumindest habe ich ihn noch nicht gesehen. Also es ist mit Sicherheit eine große Freude, dieses Werk nochmal dirigieren zu können. Ich habe das ja in Deutschland schon seinerzeit herausgebracht und das war wohl der Aufhänger für die Sarasota-Oper, mich hier hinzuhören, hier hinzuholen. Es ist eine große Freude, das Werk neu, vertieft noch einmal dirigieren zu dürfen, und in meinem Repertoire bis jetzt über 70 dirigierte Werke nimmt es mit Sicherheit eine Sonderposition ein, und ich freue mich jetzt erstmal auf die Realisation hier in Florida und wünsche der Sarasota-Opera zu unserer Premiere, aber auch für die Zukunft alles Gute. Gut, und ich hoffe, dass wir es mal irgendwo anders in der Welt auch von Ihnen erleben. Dankeschön. Würde mich freuen. Danke Ihnen.